Ja, wir haben heute Mittwoch, den 13. März 2024. Herzlich willkommen alle, die sich eingeschaltet haben zu diesem kleinen Podcast. Es geht um zunächst mal diese Generäle, die über die Kertschbrücke sich da unterhalten haben. Da gibt es einige Unklarheiten, meines Erachtens, die geklärt werden müssten. Und deswegen fange ich gleich mal da an. Also, wer glaubt, das sei ein erst kürzlich zustande kommendes Gespräch? Nein, es stammt aus dem Oktober 2023. Das heißt, das Ding ist schon ein halbes Jahr mindestens alt. Und des Weiteren gab es nicht nur eine unsichere Leitung aus Singapur, sondern auch die Leitung von Herrn, ich glaube, er hieß Gerhards, war nicht gesichert. Also die haben sich quasi über WLAN einfach da eingelinkt. Das ganze Produkt, mit dem das gemacht wurde, also diese Konferenzsoftware, die stammt aus den Händen der Firma Cisco, heißt WebEx. Und es ist allgemein bekannt, dass wenn man sich über WLAN in solche Konferenzen einloggt, dass das dann mithörbar ist. Also jemand hat mir mal erklärt, er kann in einen Internetcafé gehen und er hat eine Software auf seinem Tablet und kann dann quasi mit dieser Software in alle Handys, die in diesem WLAN eingelinkt sind, Gespräche mithören und Daten abgreifen. Also das ist nicht sehr schwer. Insbesondere ist natürlich bekannt, dass bei so einer Luftschau wie die in Singapur, wo der Herr Florstedt anwesend war, da ist natürlich ganz klar, das sind nicht nur Zivile, sondern auch gerade militärische Beobachter solcher Luftschauen und Flugzeugausstellungen. Da wird also auch militärisch gedacht und gehandelt. Und deswegen sind natürlich zu der Zeit die Hotels nicht nur voller Gäste für diese Flugschau, sondern auch voller Gäste, die abhören. Denn die kennen das ja. Und die WLANs dieser Hotels sind natürlich ganz besonders interessant, eben genau aus diesem Grund, weil man da einiges mitkriegen kann, was man vielleicht doch nicht so mitkriegen sollte. Oder sollte man doch? Interessant an diesem Gespräch ist auch der Beginn. Da werden nämlich Namen genannt von Männern, die gar nicht daran teilnehmen. Das sind deutsch klingende Namen, nämlich Schneider und Wilsbach. Deswegen hat man zunächst mal da nichts dabei gedacht. Aber wenn man mal guckt, wer das ist, dann sind das zwei US-Generäle, nämlich Kevin B. Schneider und Kenneth S. Wilsbach. Und Schneider ist vor kurzem Kommandeur der US-Luftstreitkräfte im Pazifik geworden und folgt damit dem Wilsbach nach. Der ist nämlich sein Vorgänger. Oha. Singapur. Luftschau. Flugkräfte in Pazifik. Naja, und dann gibt es natürlich auch noch eine Menge Aufregung über den Tatbestand, dass plötzlich der Paragraph 80 Strafgesetzbuch verschwunden ist. Nein, der ist nicht plötzlich verschwunden, der ist im Jahr 2017 verschwunden. Man kann ja mal in den entsprechenden juristischen Archiven unseres Landes, also gerade vor allem auf denen der Bundesregierung selbst, mal gucken, wann ist denn dieser Paragraph verschwunden? Und es war im Jahr 2017, ist also schon eine Weile her, quasi am Anfang der Präsidentschaft von Donald J. Trump. Da ist es verschwunden. Das muss mit Trump gar nichts zu tun haben. Ich sage nur, dass zur zeitlichen Einordnung und zur Sicht der Parallelitäten, also das war, wie gesagt, 2017. Man kann das nachgucken im Internetarchiv. Da kann man auf jeder Webseite ja gucken, wann wurde was geändert und da kann man ein bisschen Forschung betreiben, dann findet man das. Also wenn ich mal schaue, dass jetzt diese Geschichte da doch schon ein halbes Jahr alt ist, wie gesagt, Oktober 23, dass da mehrere unsichere Leitungen dran waren, das ist über eine Cisco-Software namens WebEx gemacht worden, da weiß man ganz genau, dass die CIA auf jeden Fall mitgehört hat. Die haben da Plan mitgeschnitten. Da ist überhaupt nichts von wegen. Man braucht da Richtmikrofone und irgendwelche Infrarotlaser auf Fensterscheiben. Die können einfach ganz klar Tonmitschnitte machen. Als säßen sie mit dabei. Und das ist auch die entsprechende Qualität. dieser Aufzeichnung, die wir da von Russia Today gehört haben. Also das ist ja so, als säße der Zuhörende, der Mitschneidende, der Abhörende da mit quasi in der Konferenz drin. Und das hat er wohl auch. Also entweder wurde da tatsächlich über irgendwelche WLANs, entweder in Singapur oder Deutschland, das mitgeschnitten, dann wäre das ähnlich als Klartext und in bester Tonqualität aufgezeichnet. Oder das Ganze ist ohnehin von der CIA oder sogar von der NSA aufgezeichnet über eine Hintertür aus dieser Cisco Software WebEx. Und dann ist das natürlich auch im Klartext. Nur mir kommt das natürlich so vor, als ob hier das tatsächlich, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, das ist also keine offizielle Aussage von irgendwem, dass das geleakt wurde, dass das durchgestochen wurde. Und dann muss eine Absicht dahinter stecken. Also mir kann keiner erzählen, dass so jemand wie der Herr Gerhards oder auch der Herr Florstedt nicht gewusst haben sollten, dass in diesen Hotels und über WLAN und über WebEx das nicht abhörbar ist, dass da also eine sehr, sehr große Unsicherheit da ist, dass die Wahrscheinlichkeit und insbesondere in Singapur dann abgehört zu werden, dass das also fast 100% ist. Und dann erwähnen diese Leute natürlich auch noch Schneider und Wilsbach und dokumentieren damit eigentlich, zumindest aus meiner Perspektive, das ist etwas, was mir da auffällt, dass eigentlich die Bundeswehr gar nicht wirklich eine autonom agierende Truppe ist. Nicht nur, dass sie unter Fremdkommando steht, sondern sie ist derart verzahnt mit den amerikanischen Streitkräften, dass auch die Ausbildung der Piloten und natürlich auch deren Führungskräfte dann in der Folge in den USA passiert und dort dann auch viele deutsche Namen auftauchen. Mal ganz abgesehen davon, dass die USA sehr viele deutsche Namen hat. Und zwar deswegen, weil in den USA sehr viele Familien aus deutschen Sprachräumen eingewandert sind. Als abgestimmt wurde, welche Sprache in den USA zu sprechen sein würde, ist es wirklich mit nur einer Stimme Mehrheit für Englisch ausgefallen. Und die andere Sprache, die zur Diskussion stand, war Deutsch. Und es war nur eine Stimme Mehrheit für Englisch. Und man kann sich ungefähr daher auch vorstellen, wie eng verzahnt, und damit meine ich jetzt in der Geschichte und Tradition und in den Familienhintergründen dieser Akteure da, wie eng verzahnt das deutschsprachige Europa mit dem englischsprachigen Nordamerika verquickt ist. Und wie eng das geht. Und deswegen sind auch sehr viele Leute in den Vereinigten Staaten stolz auf ihre deutsche Abstammung. Und sagen auch ganz klar, dass ihr Name entweder eine Anglifizierung eines deutschen Namens ist. Also zum Beispiel taucht der Name Haus dort sehr häufig auf. Der wird zwar mit O-U-S-E geschrieben, also Hose, aber immer noch Haus gesprochen. Und die legen natürlich Wert darauf, dass das eine Anglizierung des deutschen Namens Haus ist. Genauso auch solche Sachen wie Hawking. Ja, das ist der deutsche Falk. Und den hat man einfach übersetzt und hat einen Hawking oder einen Hawk draus gemacht. Und viele Namen, wie jetzt die hier erwähnten, Schneider und Wilsbach, die sind noch nicht mal irgendwie transkribiert worden, also da ist keine Verenglischung drin. Höchstens in der Aussprache, aber nicht in der Schreibweise. Aber zurück zum Thema. Mir kommt das so ein bisschen so vor, als ob man fast Wert darauf gelegt hätte, denjenigen, denen dieses Tonprodukt dann zugespielt werden soll, dass die auch begreifen, dass die Bundeswehr keine eigenständig agierende Truppe ist, sondern nicht nur rein von der Befehlskette abhängig ist von den Amerikanern, sondern so eng verzahnt ist, dass selbst, wie gesagt, Ausbildung und Strategien und so weiter dort erlernt werden und dort gemacht werden. Das heißt, deutsche Generäle, deutsche Piloten, deutsche Co-Piloten und so weiter lernen in den USA auf Militärakademien und in Flugschulen auf amerikanischem Gelände. Und das ist ganz, ganz eng miteinander verzahnt. Und natürlich auch diese ganzen Anglizismen, die in diesem Gespräch da auftauchen. Die haben ja also sehr, sehr viele dem Englischen entlehnte Worte benutzt, ohne die zu übersetzen. Auch daran sieht man dies, und das ist für mich fast zur Schau getragen worden. Deswegen ist meine Meinung, dass diese Sache durchgestochen sein kann. Das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das durchgestochen wurde, um irgendetwas zu bewirken. Man wird sehen müssen, was es bewirkt. Auf jeden Fall hat es bewirkt, dass Russland das zum Anlass genommen hat, Deutschland ein Ultimatum zu stellen. Das ist ja in sich schon ziemlich witzig. Und man muss ja immer noch wissen, dass da ein gewisser Alliiertenkontrollrat besteht und dass dessen Vorsitzender Wladimir Wladimirovich Putin heißt, und damit ist er der eigentliche Chef Deutschlands, denn dieser Alliiertenkontrollrat ist nach wie vor zuständig für die Überwachung der Bundesrepublik Deutschland, auch des Vereinigten Wirtschaftsgebiets. Und das ist quasi der Chef vom Steinmeier und der ist wiederum der Chef vom Scholz. Man konnte das ein paar Jahre rückwärts daran sehen. Die EU hat russische Generäle und ich glaube damals auch den Herrn Shoigu zu einer persona non grata erklärt und dann schlägt er in Berlin auf. Einfach so. Kümmert sich überhaupt nicht darum. Und das hat gezeigt, dass die Berliner Managerie nicht autonom ist, in keinster Weise, und sich Leute wie Putin und seine politische Entourage aus der EU auch nichts verbieten lassen. Die EU hat da gar kein Zugriffsrecht. Die können nach Berlin fahren, wann und immer sie wollen. Und irgendeine Brüsseler Behörde, noch dazu eine NGO aus der Sicht der Russen, eine Non-Governmental Organization, die hat da gar nichts zu sagen. Das ist deren Verantwortungsbereich. Da gehen die hin, wann sie wollen. Auch heute noch. Das wird nur nicht berichtet. Und es wird mit dem 2+4 Vertrag gewedelt, als ob darin eine Souveränität Deutschlands läge. Aber man muss sich ja nur mal überlegen, wie ist das jetzt, wenn die Russen das kündigen? Ist dann die Souveränität futsch? Ja klar, die hat's nie gegeben. Der 2+4 Vertrag ist nur scheinbar in der BRD ratifiziert worden. Dummerweise hat ihn damals auf der Ratifizierungsurkunde zumindest dieses Dokument, da ist keine rechtsgültige Unterschrift drunter. Und das Hoheitszeichen, also der Bundesadler, mit dem da geprägt wurde, das Dokument, der ist nicht der echte Bundesadler. Der echte Bundesadler hat 6 Schwingenfedern an jedem Flügel und nicht 7, so wie auf diesem Dokument. Das heißt, man hat ja ganz bewusst gefälscht, um das Dokument ungültig zu machen, aber so ungültig, dass der normale deutsche Bürger das nicht merkt. Da ist schon ein Krickel drunter und da steht irgendwie Genscher nebendran. Aber der muss mit vollem Vormittel und Nachnamen unterschreiben. Dann müssen Vormittel und Nachnamen nochmal schriftlich in Druckbuchstaben unten drunter sein. Dann ist das eine rechtsgültige Unterschrift. Und dann muss natürlich der Bundesadler auch noch stimmen. Und wenn irgendwas davon fehlt oder anders ist, ist das Dokument ungültig. Das heißt, der 2+4 Vertrag ist noch nicht einmal von der BRD selbst ratifiziert und damit gültig. Deswegen ist die BRD selbst, diejenige, die eigentlich verhindert, dass Deutschland eine Souveränität hat. Und die anderen alliierten Westmächte haben das auch nicht ratifiziert, meines Wissens. Das müsste mal nachforschen. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeforscht. Mir reicht's schon zu wissen, dass das Ding hier im eigenen Land nicht gilt. Nur die Russen haben es wirklich ratifiziert. Die machen immer alles ganz perfekt und gut. Bei denen stimmt's. Deswegen kann mir auch keiner erzählen, dass die Russen böse Leute wären. Die sind sehr intelligent, die machen das alles richtig. Und das hat Hand und Fuß. Und wenn der Putin was sagt, dann stimmt's auch. In der Regel ist ja dem keine Lüge nachzuweisen. Ist ja ein ähnliches Phänomen wie bei Donald J. Trump. Wenn der was sagt, dann wird immer geschrien, der lügt. Aber im Endeffekt stellt sich raus, nee, die anderen lügen. Und er hat recht gehabt. Aber damit, dass die Kündigung dieses 2+4 Vertrags medienwirksam in den Brennpunkt gerückt wurde, ist natürlich auch die Labilität der behaupteten deutschen Souveränität dargelegt. Denn wenn das kündbar ist, dann ist diese Souveränität ja gar keine echte Souveränität, denn sie kann ja durch Kündigung eines Vertrags einfach zerstört werden über Nacht. Jetzt sind aber noch ein paar andere Verträge ins Rampenlicht gerückt, denn die Russen haben ja mitgeteilt, dass sie also auch ja im vierstelligen Bereich, ich glaube es geht um 15 oder 1600 Verträge mit sogenannten feindseligen Staaten, dass die gekündigt werden. Die haben jetzt angefangen zu kündigen, aber nicht den 2+4-Vertrag. Also das ist natürlich so eine Art Kronjuwel in dieser ganzen Liste von kündbaren Verträgen. Und das wird man sich schon noch ein Stück aufheben. Aber damit immer mal wieder kommen und das mal immer wieder in der Öffentlichkeit sagen und immer mal wieder anreißen und damit natürlich auch die UNO in wahnsinnige Rotierbewegungen reintreiben, weil die Existenz der UNO ist ja eigentlich nur dadurch gewährleistet, dass sie eine Sache ist, von einer Organisation ist, die alle Deutschland feindselig gegenüberstehenden Staaten zusammensammelt. Und damit hat die ihre Existenzberechtigung. Und wenn ich jetzt da sage, also das müssen wir, dieses Paket Deutschland müssen wir nochmal aufschnüren, dann fangen die natürlich an zu rotieren, weil sie ihre Existenzberechtigung unter Umständen verlieren. Also da ist eine Riesensprengladung drin in diesem Thema. Das werden die Russen also nicht jetzt gleich kündigen. Bitte denkt nicht, das kommt übermorgen. Und wenn es käme, wird es mich wirklich überraschen. Aber die kommen jetzt mit so Sachen wie die Fischereirechte für großbritische Fischer in der Barentssee, das wird gekündigt. Völlig bedeutungslos scheinbar. Nein, nein, das ist so bedeutungslos überhaupt nicht. Also wer jetzt denkt, oh, jetzt fangen die wieder mit dem Klein-Klein an, das dauert ja Jahre und dann kommt da ja nie was und überhaupt. Die Russen haben ja die ganze Zeit das Problem, dass wir im Westen einfach über die Dinge nicht berichten. Beziehungsweise mit wir ist gemeint unsere Presse. Das heißt, im Nahtoderlebnispark des Herrn Stolperzwerg bei den G7-Bergen und den G7-Zwergen, da wird einfach alles totgeschwiegen. Jetzt, wie kann man da ein bisschen Licht in die Sache reinbringen? Naja, wenn eine Fischereination wie Großbritannien, die haben ja da so Fischtrawler, das sind ja Fischfabriken auf See, wenn man so will, und die fahren jetzt da irgendwo rum und fischen Fische und machen da Dosen draus, natürlich gefüllt mit Fisch und ja, jetzt kriegen die plötzlich über Nacht verboten, da weiter zu fischen. Wenn jetzt die englische Presse und auch das Fischereiministerium denen das nicht sagt, dann sind die über Nacht plötzlich in verbotenen Gewässern, wo sie nicht mehr fischen dürfen. Und sie könnten theoretisch dann aufgebracht werden. Das muss aber gar nicht im Vordergrund der russischen Intentionen stehen. Nur, das kann man natürlich machen. Also man könnte da so Fischtrawler einfach festnehmen und wegschleppen. Das wäre natürlich eine sehr aufsehenserregende Sache und vielleicht würde das dann auch irgendwelche Zwischenfälle ergeben. Aber stellt euch mal vor, die schalten auf so einem Fischtrawler mit ihren EMP-Waffen einfach mal das Licht aus. Ja, dann müssen nicht nur die Kapitäne und die Mannschaft mit dem Teelicht aufs Klo, sondern die Sache hat ja dann auch noch Brisanz. Jetzt ist so ein Fischtrawler in fremdem Gewässer manövrierunfähig. Tut man das gerade dann, wenn ein großes Wetter aufzieht, dann wird das Problem noch größer, weil das Schiff muss jetzt gerettet und abgeschleppt werden. Und vielleicht sind das ja auch noch mehrere. Das heißt, da müssten jetzt irgendwelche anderen zu Hilfe kommen. Denen kann man aber auch den Strom ausmachen. Und dann bleiben die auch da. Und das ist, ihr seht, das ist ein wachsendes Problem. Also wenn da irgendwo ein U-Boot unten im Meer liegt und denen den Strom ausknipst, dann haben die ein echtes Problem. Genauso hätten das, wenn denen jetzt militärische Schiffe zu Hilfe kommen. Diese militärischen Schiffe, die haben nämlich dasselbe Problem. Auch die haben Toiletten. Wenn das Licht aus ist, muss man mit dem Teelicht hin. Und ja, ich will damit nur auf belustigende Weise zur Notiz geben, die könnten da jetzt eine Ansammlung von Schiffen schrotten, wenn da ein Sturm aufzieht. Ja, die können ja nicht manövrieren, das heißt, die kentern. Zumindest, wenn das Wetter schwer genug ist. Und dann würde das Aufsehen erregen. Und dann würde diese Schweigewelle in der G7-Zwergepresse da tatsächlich durchbrochen. Und wären militärische Schiffe davon betroffen, dann würde auch der Stolperzwerg irgendwann aufhören müssen zu schweigen und etwas dazu sagen. Das heißt, die Russen werden jetzt quasi das als Genussmittel betrachten. und ganz genüsslich da so ein bisschen die Hitze hochdrehen. Ich weiß nicht, auf welche Gedanken sie sonst noch kommen, da Verträge zu kündigen, aber es war zu erwarten. Es wird ja immer gesagt, wenn irgendwo eine Bombe einschlägt auf EU-Territorium, nö, die haben ja auch genügend Wasser. Und jetzt haben sie angefangen mit irgendeinem Vertrag, der das Wasser regelt und Fischrechte betrifft. Und fangen mal an auf dem Wasser. Was ist denn auf dem Wasser? Watch the water. Und das war natürlich eine ziemlich unerwartete Geschichte. Und wenn jetzt auf dem Wasser irgendwas abgestellt wird und irgendeine Dosen, eine Fischdosenfabrik, eine schwimmende, da stillgelegt wird, ist das dann auch ein Angriff auf NATO-Territorium, da Artikel 5 und bla, oder ist das was anderes? Ja, also das wird jetzt genüsslich von unten erwärmt. Ihr kennt das ja mit dem Fröschle im heißen Wasser. Am Anfang ist das Wasser mollig warm, ist angenehm. Man denkt, ach ja, wir haben die Welt am Schwanz und können da wählen mit. Und plötzlich wird das immer unangenehmer, wärmer und plötzlich merkt man, oh, da wedelt ein anderer mit uns und gar nicht wir mit der Welt. Also, man wird es beobachten müssen. Eine andere Sache, die auch noch von Interesse ist, ist diese Geschichte mit Haiti. Also da gibt's ja viele Presseberichte, die bösen, bösen Bunken, die kommen alle aus den Gefängnissen raus und dann tun sie die guten Polizisten und die gute Regierung und so. Nein, nein, nein, nein, nein. Diese Regierung ist keine legale Regierung gewesen, die regiert schon seit geraumer Zeit ohne Wahlen. Man hat sich da irgendwie unter der Hand geeinigt, die Wahlen einfach auszusetzen und nicht zu wählen. Das hat die Volksseele erzürnt. Auch ist Haiti bekannt dafür, dass nach diesen Erdbeben da unzählige Kinder verschwinden. Da hat also die Clinton Foundation die Finger irgendwie drin. Und deswegen ist meines Erachtens das eher eine Geschichte wie, sieht mir eher danach aus, dass da ein Volksaufstand läuft gegen eine herrschende Unterdrückerkaste, die natürlich von den amerikanischen Tiefstaatlern unterstützt wird und wurde. Und die befreien sich jetzt da. Und die Gefängnisse, die da aufgehen, da weiß ich nicht, ob da wirklich Kriminelle rauskommen oder politisch Gefangene. Und selbst wenn da Kriminelle rauskommen, ist dann immer noch die Frage, auf wessen Seite die eigentlich dann aktiv werden. Die US-Botschaft wurde ja jetzt durch Einheiten der Marines geschützt. Und die Frage wird sein, was schützen die da? Und naja, die Frage ist auch, was machen die Marines da wirklich? Die stehen ja unter dem Kommando des Commander-in-Chief und der heißt ganz sicherlich nicht Joseph Robinette Biden. Und deswegen ist zu erwarten, dass da auch Akten verschwinden und in irgendwelche Kanäle der Patrioten kommen. Man wird also da erwarten müssen, dass diese Kinderbeschaffungsgeschichte in Haiti auffliegt und damit der ganze Rahmen um Epstein, um Rachel Chandler, um Nexium und ähnliche Sexkulte da wieder aufflammt und neues Futter bekommt. Ich erwarte das ohnehin, weil auch die Fäden Obama und Clinton wieder zusammenkommen. Also wenn man jetzt diese Geschichte mit den Kindern da betrachtet, ist ja immer noch im Hintergrund zu behalten und im Kopf zu behalten, dass da ein Koch der Obamas in ganz flachen Gewässern ertrunken sein soll. War der Pizzabäcker, dieser Koch? Nun, das alles müssen wir ein bisschen mal im Kopf behalten. Das sind lose Fäden, die bisher jetzt noch so runterzuhängen scheinen, die aber verknüpft werden. Es ist auch immer noch nicht gesagt, dass ein Michelle Obama oder Michael Obama da nicht doch irgendwann als Austauschvariante für Joe Biden auftreten wird bei der Wahl, die nicht stattfinden wird oder soll, ja. Aber zumindest noch so getan wird, als ob sie stattfindet. Also auf jeden Fall ist es interessant zu sehen, dass bei den Umfragen von Rasmussen immer wieder gefragt wird, wie sind die Wahlchancen für Michelle Obama und für Hillary Clinton. Und da ist eigentlich der Vorteil bei Michelle Obama. Also das Letzte, was ich da wahrgenommen habe, da lag Hillary Clinton bei ungefähr 12% Chance und Michelle Obama bei 20% und kein demokratischer Parteigänger bei 27%. Also niemand aus der demokratischen Partei, der Herr Niemand, ist da, hat die höchsten Wahlchancen mit einem mehr als einem Viertel. Aber ich weiß nicht, wie die Tendenz da sein wird. Die Demokratische Partei muss auf jeden Fall diesen immer schwieriger werdenden und zur Belastung werdenden Biden auswechseln. Und auch wenn Michelle Obama, es fällt mir schwer, diese diverse Persönlichkeit da öffentlich verlautbaren lässt, dass sie nicht in Frage kommt für das Amt. Das sind Diven. Das sind ja eigentlich Schauspieler. Die haben ja sonst gar keine Daseinsberechtigung. Irgendeine politische Entscheidung, das wissen wir ja inzwischen, treffen die nicht. Das heißt, das einzige Gebiet ihrer Kompetenz, das sie überhaupt vorweisen können, ist Schauspielerei. Und Diven lügen immer. Deswegen ist davon auszugehen, dass wenn so eine Diva sagt, nö, also das ist überhaupt nicht auf meinem Radar, da Präsident werden zu wollen, dann ist es das sehr wohl. Und es würde mich wundern, wenn dann nicht plötzlich gesagt wird, naja gut, also wenn es gar nicht anders geht und überhaupt und ich so wichtig bin für das Land, tue ich ja alles und dann kommen sie doch. Das würde genauso bei der Clinton so gehen. Die würde noch nicht mal sagen, ich will nicht, sondern die sagt gleich, natürlich, klar. Würde dann auch eine ziemlich erfrischende Neuauflage eines Wettlaufs zwischen Hillary und Donald geben, wie das ja im Jahr 2016 schon mal war. Aber es ist auf jeden Fall zu sehen, dass all diese Fäden mit den Kindern und Haiti und der Wahl, die unter sehr hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht stattfinden wird, dass das da zusammenläuft und dass da eine Menge Sprengkraft drin sitzt. Und in Europa ist natürlich die Sprengkraft da, weil Deutschland da so eine zentrale Rolle spielt, weil Deutschland eigentlich das größte ungelöste Problem der Welt ist. Und in dem 2+4 da wieder thematisiert wurde und dafür ein halbes Jahr altes Abhörgespräch, das da offensichtlich lanciert oder durchgestochen wurde, benutzt wird, das scheint, dass auf der europäischen Seite damit das Feuer angezündet wird. Das sieht so aus, als ob das zwei verschiedene Stränge sind, aber man darf nicht vergessen, in der Ukraine wiederum fließen auch die Stränge Kinder und andere Dinge, genauso wie in Haiti, wiederum zusammen. Und dann sind wir wieder bei der Clinton Foundation und bei den Obamas und so weiter. Das wird noch spannend. Was natürlich auch noch auf dem Radar irgendwann auftauchen wird, ist Uranium One. Aber das ist scheinbar für den Jetzt-Zeitpunkt noch nicht ganz vorgesehen. Okay, ich will es hier mal bewenden lassen. Es waren jetzt nur so ein paar Gedanken ins Unreine gesprochen. Und wünsche euch eine gute restliche Woche. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.